wurde eine Leiche gefunden. Ich muss verrückt sein. Er ist hier. Oder ich bilde es mir bloß ein. Zeit auf Crystal waren dann 13 Tage. Meine absolute Rekordzeit auf Crystal waren dann 13 Tage. Thank you. so ungefähr. We'll be right back. du eigentlich nur noch sabbernd auf deinem Sofa vegetierst vor dich hin. got you close and leave your keys by the door. Cause you never wanna see it no more. Never should've listened to the serpent. You shot yourself in the foot again. Take a sad little face and leave your pride at the door. Cause you're never gonna touch it no more. Never should've listened to the serpent. You shot yourself in the foot again.

Oma, fickende Rentner, Fotzenfischer. Fight!